Demografische Trends in den entwickelten Industriegesellschaften, G7. In den Industriestaaten ist im Allgemeinen die Nettoreproduktionsrate auf oder unter das Bestanderhaltungsniveau gesunken. In einer Reihe von Industriestaaten ist aber ein gewisser Wiederanstieg zu verzeichnen. So lässt die zusammengefasste Geburtenziffer bzw. die Nettoreproduktionsrate in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, den Benelux-Staaten und den skandinavischen Ländern in den letzten 10 bis 15 Jahren einen Anstieg erwarten. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz gilt das allerdings nicht. Zudem gibt es erhebliche Niveauunterschiede zwischen ansonsten vergleichbaren Industrieländern. In Tabelle 8.2 sind Eckwerte für die Mitglieder der G7 gegenübergestellt, weil sie die größten und die bekanntesten unter den traditionellen Industrieländern sind. Deutschland, Italien und Japan sind unter den G7-Ländern jene mit den niedrigsten Nettoreproduktionsraten zwischen 0,61 und 0,66%. Das bedeutet, jede Generation ist um 39 bis 35% kleiner als die vorherige. Wenn die Nettoreproduktionsraten auf diesem Niveau bleiben, ist nach 3 Generationen die Generationsstärke auf 26% des Ausgangsbestandes geschrumpft, in 5 Generationen auf 10%. Ganz anders ist es in den USA. Dort liegt die Nettoreproduktionsrate bei 1,01 und damit gibt es aufgrund der natürlichen Bevölkerungsbewegung keine Schrumpfung. Die französische Nettoreproduktionsrate von 0,91 wiederum bedeutet, dass die natürliche Bevölkerungsbewegung zwar Schrumpfung bewirkt, aber die dritte Generation liegt immerhin noch bei 75%, die fünfte bei 62% der Ausgangsstärke. Im Vergleich zu den deutschen Zahlen wird damit aus dem Absturz ein Sinkflug. Die bereits eingetretenen Unterschiede zeigen sich im Medianalter und in der Altenquote. Der durchschnittliche Deutsche, Italiener oder Japaner ist heute 8 Jahre älter als der durchschnittliche Amerikaner und immer noch 4 Jahre älter als ein Franzose, Engländer oder Kanadier. In Deutschland sind bereits 20,5% aller Menschen 65 Jahre und älter, in Japan sogar 22,6%, in den USA dagegen nur 13% und in Frankreich nur 17%. 2050 werden 33% der deutschen und italienischen sowie 38% der japanischen Bevölkerung 65 Jahre und älter sein, aber nur 22% der amerikanischen und 23% der britischen. Betrachtet man die Unterschiede, kommt Skepsis auf, ob diese wirklich vorrangig durch verschiedene Grade der sozialstaatlichen Absicherung, durch das Fehlen von Betreuungsangeboten und anderem mehr erklärt werden können. Denn dann müssten die USA ganz schlecht dastehen. Klar ist jedenfalls, dass die niedrige Nettoreproduktionsrate in Deutschland sich keineswegs zwingend aus dem hohen Entwicklungsstand unserer Industriegesellschaft ergibt, denn dann müssten die USA mit einem um 35% höheren Sozialprodukt pro Kopf, längerer Arbeitszeit, höherer Erwerbsbeteiligung und weniger Urlaub noch weniger Kinder haben als wir. Die UNO hat in ihrer Projektion das Niveau der zuletzt beobachteten Wanderungssalden der Industrieländer bis 2050 fortgeschrieben. Das relative Gewicht der Zuwanderung ergibt sich, wenn man sie zu den Geburtenzahlen desselben Zeitraums in Beziehung setzt. In Deutschland soll demnach die Immigration in den nächsten 40 Jahren knapp 18% der für denselben Zeitraum unterstellten Geburten betragen, in Italien sind es 31%, in den USA 24 und in Kanada sogar 50%. In den USA und in Kanada ist die Zuwanderung in den Sozialstaat ausgeschlossen, weil es die im Vergleich zu europäischen Verhältnissen sowieso deutlich magereren Transferleistungen für Migranten entweder gar nicht oder erst nach einer langen Übergangszeit gibt. Migranten müssen also, um im Gastland zu überleben, von Anfang an und dauerhaft produktive Beiträge leisten. Das kanadische Auswahlsystem gewährleistet zudem, dass die Qualifikationsprofile und Fähigkeiten der Einwanderer jenen der Einheimischen zumindest gleichwertig, wenn nicht überlegen sind. In den USA gibt es zwar viele illegale hispanische Einwanderer für einfache und ungelernte Tätigkeiten, daneben aber üben die Vereinigten Staaten eine große Anziehungskraft aus auf die geistige und technische Elite aus Indien, China und anderen fernöstlichen Staaten. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass Japaner, Koreaner und Chinesen, die nicht einmal 4% der amerikanischen Bevölkerung ausmachen, fast 30% aller Software-Ingenieure stellen. Überdies trifft die Einwanderung in den USA und Kanada mit einer einheimischen Bevölkerung zusammen, die nicht oder kaum schrumpft. Die Einwanderung in diese klassischen Einwanderungsländer ist also ganz anders zu bewerten als der Zuzug zumeist völlig ungebildeter Armutsmigranten aus Afrika sowie Nah- und Mittelost in die europäischen Staaten mit ihren umfassenden Transfersystemen. Viele halten es für einen Akt christlicher Barmherzigkeit, Armutsmigration in die reichen Länder zuzulassen. Wer so denkt, sollte sich die Zahlen genau ansehen. Nach der UNO-Prognose werden in den nächsten 40 Jahren 5 Milliarden Menschen geboren. Davon knapp 500 Millionen in Europa und Nordamerika, 1,2 Milliarden in den am wenigsten entwickelten Ländern und 3,3 Milliarden im Rest der Welt. Gleichzeitig werden jährlich 900.000 Menschen in Europa und knapp 1,3 Millionen in Nordamerika zuwandern. In der Summe 87 Millionen in 80 Jahren. Bei einer Menschenflut von 4,5 Milliarden Geburten im selben Zeitraum außerhalb von Europa und Nordamerika ist die demografische Entlastungswirkung für die Auswanderungsländer zu vernachlässigen. Den Einwanderungsländern steht daher alles Recht der Welt zu, die Einwanderung ausschließlich aus der Perspektive des eigenen Vorteils zu betrachten.